einer der Gelehrten der Juden damals. Er hat den Islam angenommen, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Weil er eben erkannt hat, dass das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, der in der Tora angekündigt worden ist. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Übertreiben in der Religion ist zum Beispiel das Mönchtum, diese vollkommene Askese, die gegen die Natur des Menschen ist, sich sozusagen abzusahnen von der Gesellschaft und sich zu ernähren auf Kosten anderer Menschen, die ihnen den Unterhalt bezahlen. Das ist nicht die Askese, die Allah angeordnet hat, sondern das ist eine Form der Askese, die sie erfunden haben. Und übertreiben ist eine Eigenschaft der Juden und Christen wirklich. Denn wie haben sie übertrieben? Sie haben übertrieben in Bezug auf Jesus. Sowohl die Juden als auch die Christen. Die Juden haben in der Hinsicht übertrieben, dass sie den Propheten Jesus, alayhi salatu wassalam, Friede und Segen und Heil auf ihm, geleugnet haben. Und sie haben geleugnet, dass er ein Gesandter Gottes ist. Und sie haben geleugnet, dass er eine Mutter hat und keinen Vater hat. Und sie haben seiner Mutter etwas Abscheuliches vorgeworfen. Und die Christen umgekehrt, sie haben nicht nur an Jesus geglaubt, sondern sie haben ihn auf eine Stufe erhöht, auf die niemand erhöht werden darf. Denn das ist die Stufe Allahs. Manche von ihnen haben ihn als Sohn Gottes bezeichnet. Andere von ihnen haben ihn als Gott selbst bezeichnet. Gott bewahre vor solcher abscheulichen, ungeheuerlichen Lügen über Jesus selbst. Denn Jesus selbst hat so etwas nie gesagt. Weder in der Bibel, noch anderswo. Denn Jesus, was er den Menschen gelehrt hat, war der reine Tauhid, der Glaube an den einzigen wahren Gott, und dass man ihn alleine anzubeten hat. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion. Deswegen, das ist der Extremismus. Der Extremismus ist, dass man ihn, Jesus, mit ihm übertreibt, ihn vergöttert, und das andere Extrem ist, dass man ihn leugnet, und der Lüge bezichtigt, und der Mittelweg, der Weg der Mitte, ist der Weg des Islam. Das ist der Weg der Muslime. Sie glauben an ihn als einen Menschen und nicht als Gott. Und das ist die Antwort auf die Christen. Und sie leugnen ihn nicht, sondern sie glauben an ihn als einen der besten und edelsten Gesandten und Propheten Gottes, die jemals zu den Menschen gekommen sind. Und das ist die Antwort auf das, was die Juden glauben. Allah sagt, und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Lügt nicht Allah gegenüber. Sagt nicht, dass Allah ist Jesus und so etwas. Wo ist der Beweis dafür? Wo ist der Beweis dafür? Es gibt ein paar Stellen im heutigen Neuen Testament, die die Christen interpretieren, als wäre damit ausgesagt worden, dass Jesus Gott ist. Aber das ist vollkommener Schwachsinn, denn diese Verse, die mehrdeutig sind aus der Bibel, die man so und so verstehen kann, die muss man verstehen im Lichte der eindeutigen Verse. Jesus hat gegessen und getrunken. Ein Gott isst und trinkt doch nicht. Jesus hat zu Gott gebetet. Jesus hat doch nicht zu sich selbst gebetet. Jesus wurde von seiner Mutter erzogen. Maria hat doch keinen Gott erzogen. Was ist denn das für ein Glaube? Wer glaubt denn daran, dass Maria, als Jesus in den Windeln lag, geglaubt hat, dass Jesus Gott ist? Oder Sohn Gottes ist oder so etwas? Das sind Sachen, liebe Geschwister und liebe Zuhörer, die kein vernünftiger Mensch glauben kann. Niemals. Und deswegen darf man über Allah nur die Wahrheit sagen. Und wie sagt man über Allah nur die Wahrheit? Indem man über Allah genau das sagt, was Allah gesagt hat oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Kein Wort hinzufügt man hinzu und kein Wort verringert man davon. Und wir beschreiben Allah auch nur so, wie Allah sich selbst beschrieben hat. Und wir dürfen auch nicht Dinge leugnen, die Allah über sich nicht gesagt hat. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich nichts gesagt hat in einer bestimmten Sache, dann dürfen wir auch nicht herkommen und sagen, wir glauben nicht daran. Nein, wir halten uns zurück vor Dingen, wofür wir uns zurückzuhalten haben und Punkt. Allah sagte weiterhin, Al-Masih Isa, Al-Masih auf Arabisch, der Messias. Der Messias. Der Gesalbte, der Gesegnete oder derjenige, der, wenn er Masih macht über jemand anderes, über jemand streicht, dann ist er sofort geheilt. Isa ist auf Deutsch Jesus. Der Sohn Mariams, der Sohn der Maria, ist nur Allahs Gesandter. Also nicht, wie ihr Christen behauptet, er ist Sohn Gottes, sondern er ist Allahs Gesandter. Und sein Wort, das er Mariam entbot. Was heißt das, und sein Wort, das er Mariam entbot? Die Christen haben eine falsche Vorstellung. Sie sagen, Jesus ist das Wort Gottes. Und sie wollen damit sagen, dass Jesus unerschaffen ist, genauso wie Gottes Wort unerschaffen ist. Und subhanallah, sogar die Christen wissen, dass Gottes Worte unerschaffen sind. Und unter den Muslimen gibt es manche, die etwas anderes behaupten, oder also Billah. Die Christen, sie sagen, Jesus ist Gottes Wort und sie wollen damit sagen, dass er ewig ist. Und wenn er ewig ist, dann muss er ein Gott sein oder ein Sohn Gottes sein. Aber das ist das falsche Verständnis. Sondern was hier ausgesagt werden soll, ist, dass Jesus derjenige ist, der durch sei erschaffen wurde. Allah sagte sei und dann war er. Allah hat ihn also erschaffen durch das Wort sei. Das Jesus ist Gottes Wort. Das heißt, Jesus ist dasjenige Geschöpf, das Allah mit seinem Wort sei erschaffen hat. Was will man damit sagen? Damit will man sagen, dass im Gegensatz zu allen anderen Menschen, bis auf Adam ausgenommen und Jesus, bis auf alle anderen Menschen, also bis auf Adam ausgenommen, wurde Jesus erschaffen ohne Vater. Alle anderen Menschen, sie haben einen Vater und eine Mutter, aber bei Jesus war es einfach nur das reine Wort Gottes, das ihn erschaffen hat. Punkt. Er sagte sei und dann war. Dass er Maryam, Maria entbot, das heißt eingab, und Maryam a.s. salam ist die einzige gläubige Frau, die Mutter von Jesus. Sie hat so eine hohe Stellung bei uns in der Religion, dass Allah nicht nur eine ganze Sura herabgesandt hat, im Koran, die so genannt worden ist, sondern, dass sie die einzige gläubige Frau ist im Koran, die namentlich erwähnt worden ist. Wallahu a'lam. Und Geist von ihm, das heißt, Jesus ist erschaffener Geist von Allah. Gemeint ist nicht, dass Jesus irgendwie ein Teil von Allah ist, wie die Christen denken. Das ist falsch, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, etwas ist von ihm, dann heißt es nicht, dass es ein Teil von ihm ist. Sondern es kann auch sein, dass es von ihm ist, das heißt, es ihm gehört. Und denn wenn wir den Koran aufschlagen, in Surat Al-Jathiyah, Surah 45, Seite 499, Vers 13. Dort haben wir das Gleiche. Es geht natürlich um die arabische Sprache. Und das Wort von ihm auf Arabisch heißt Minhu. Minhu. Und das kommt hier auch vor. Und jetzt wollen wir mal wissen, ob jemand hier sagt, dass diese Sachen auch Teil Allahs sind. Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles von sich aus. Auf Arabisch steht Jami'an Minhu. Wieder das Wort Minhu. Also ich könnte das auch übersetzen. Er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles ist von ihm. Das heißt, alles kommt von ihm. Ja, das ist damit gemeint. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Erschaffer der Himmel und Erde. erste alleinige Herrscher. Und genauso ist die Seele von Jesus, der Erschaffer davon, ist auch Allah subhanahu wa ta'ala und niemand anderes außer ihm, subhanahu azza wa jal. Und Geist von ihm, dass er eben Maria eingehaucht hat. Und dadurch war sie schwanger und dann hat sie ihn geboren, ohne dass irgendein Mann sie berührt hätte. Und er wurde also nicht gezeugt. Lam yalid wa lam yulad. Er wurde weder gezeugt, noch ist er gezeugt worden. Er hat weder, Allah hat weder gezeugt, noch wurde er gezeugt. Er hat weder gezeugt, noch wurde er gezeugt. Das heißt, Allah hat nicht Jesus gezeugt, sondern hat ihn erschaffen. Darum glaubt an Allah und seine Gesandten, nicht nur an Jesus alleine, sondern alle Gesandten. Und das ist auch schön, dass Allah hier nicht gesagt hat, darum glaubt an Allah und seinen Gesandten, sondern an seine Gesandten. So was die Christen wissen müssen, der Glaube ist nicht nur entscheidend oder vollkommen, wenn man an Jesus alleine glaubt, sondern es müssen alle Gesandten ebenfalls an ihn geglaubt werden. Und hört auf zu sagen drei. Und sagt nicht drei. Gemeint ist die Dreifaltigkeit. Als Gott den Vater, Jesus den Sohn und den Heiligen Geist. Und sie sagen, diese drei sind drei Personen, aber sie sind nicht drei, sondern sind eine. Und so weiter und so fort. Diese Dreifaltigkeit, diese fabrizierte, erfundene Dreifaltigkeit, Jahrhunderte nachdem Jesus a.s. schon gar nicht mehr auf der Welt war, wurde das zum ersten Mal so formuliert. Damit sollen die Christen aufhören. Denn das ist Schirk. Das ist Götzendienst. Das ist Polytheismus. Das ist nicht das, was Jesus den Menschen beigebracht hat. Eindeutig. Du wirst niemals finden, sogar der entscheidende Vers in der Bibel, wo es heißt, wo am stärksten darauf hinweist, dass Gott und Jesus und der Geist eine Dreifaltigkeit eingehen, dieser Vers haben die Christen selbst rausgenommen wieder aus der Bibel, nachdem sie die revidierte Version rausgebracht haben und haben selbst zugegeben, das war Ende des 20. Jahrhunderts, haben sie selbst rausgenommen, weil sie wussten, dass das eine Verfälschung ist und das war nicht früher in der Bibel da. Das heißt, man hat sogar versucht, diesen falschen Glauben zu bestätigen, indem man einen Vers erfindet, damit die Menschen hauptsächlich sie glauben weiterhin daran. Diesen Gelehrten, die diese Fälschungen gemacht haben, wie soll man ihnen vertrauen? Allah sagt, hört auf damit, das ist besser für euch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird Schirk niemals vergeben. Allah wird niemals vergeben, dass man irgendein Recht Allahs allen Menschen gibt. Das entscheidende Recht hier ist zum Beispiel die Anbetung. Dass Jesus angebetet wird, das ist ein Recht Allahs alleine. Da darf man Allah nicht zum Teilhaber machen darin. Oder dass man Jesus ewige Lebendigkeit zuschreibt. Das ist ebenfalls eine Eigenschaft nur von Allah alleine. Und auch hier, die Aussage, hört auf damit, das ist besser für euch, bedeutet nicht, dass das andere ist, beides ist gut, aber das eine ist besser. Sondern es ist besser für euch, das eine ist Pflicht und das andere ist für euch absolut verboten. Allah ist nur ein einziger Gott. Innam Allahu ilahum wahid. Und Ilah auf Arabisch ist derjenige, der angebetet wird. Und gemeint ist hier zu Recht. Das heißt, jemand, der zu Recht angebetet wird. Das ist der einzige, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte weiterhin, Preis sei ihm und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Also für Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Beleidigung, wenn man ihm ein Kind zuschreibt und nach dem Motto, er braucht dieses Kind, er wollte dieses Kind haben, ein Geschöpf, ein schwaches Geschöpf. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala so etwas machen wollte, dann würde er doch nicht so einen armen, gebrechlichen Menschen, schwachen Menschen nehmen und ihn erschaffen und ihn zu seinem eigenen Sohn nehmen, walayadu billah. Außerdem, das Zuschreiben eines Kindes impliziert natürlich das, was ein Mensch machen muss, damit er ein Kind bekommt, walayadu billah. Und das ist ein Trieb, den der Mensch hat, den der Mensch braucht. Wie kannst du so etwas Allah zuschreiben, wo er der Reiche ist, der absolut Unabhängige ist von allem, wo ihm Himmel und Erde gehören. Er kann erschaffen, was er will. In einem weniger als einem Augenblick kann er etwas erschaffen, was er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es eine unglaubliche Beleidigung, Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind zuzuschreiben. Denn diese Aussage kommt ja von einem Menschen. Und ein Mensch, wenn er ein Kind hat, dann hat er eine Gattin. Und dann hat er einen Trieb. Und all das ist eine Beleidigung für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt deswegen gleich danach, ihm gehört alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Er braucht niemanden und nichts. Er braucht das alles nicht. Wie kannst du so über ihn lügen auch? Ihm gehört alles, das heißt ganz alleine, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Und Allah genügt als Sachverwalter. Insofern brauchen wir niemanden anderen anzubeten. Wir brauchen weder Maria, noch Jesus, noch andere Menschen, wie Heilige oder so, anzubeten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine genügt uns vollkommen. Und dann kommt das Entscheidende. Jesus Christus, alayhi salatu wassalam, er wird sich vollkommen absprechen, lossprechen von dem, was die Leute ihm zugeschrieben haben. Allah sagt, Al-Masih wird es nicht verschmähen, ein Diener Allahs zu sein. Das heißt, er fühlt sich nicht so gut dafür. Al-Masih, der Messias, Jesus, aufgepasst. Er fühlt sich nicht so gut dafür, ein Diener Allahs zu sein. Also ganz im Gegenteil. Er ist zufrieden damit, Allahs Diener zu sein. Und dann sagt Allah, und auch nicht die nahegestellten Engel, o ihr Muschrik, o ihr Götzendiener, die ihr Engel anbetet oder andere. Diese Engel, die fühlen sich auch nicht so gut dafür, Allah zu dienen. Deswegen dient ihr Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls. Genauso wie diejenigen, die ihr anbetet, Allah dienen, sollt ihr ebenfalls Allah dienen. Wer es aber verschmäht, ihm zu dienen, wer sich zu gut dafür ist und sich hochmütig verhält, so wird er sie zu sich alle versammeln. Das ist eine Drohung. Und du sollst wissen, dass du nicht entkommen wirst, wenn du überheblich bist. Und Hochmütigkeit ist eine Eigenschaft, die einem Menschen nicht gebührt. Auf Arabisch Al-Kibr oder Al-Takabbur oder Al-Kibriya, das sind Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Wer sie ihm streitig macht, den wird Allah bestrafen. Und Allah wird sie zu sich versammeln, also dann werden sie sehen, was Allah mit ihnen anstellen wird. Und was wird er mit ihnen allen machen? Sowohl diejenigen, die angebetet haben, sowohl als auch diejenigen, die angebetet wurden. Allah sagt, was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Glauben und rechtschaffene Werke tun. Manche Menschen sagen, ich bin ein guter Mensch und ich tue den Armen Gutes, ich bin freundlich. Nutzt nichts, du musst auch glauben. Du musst auch glauben, das ist die Bedingung. Denn du möchtest ja in Allahs Paradies reinkommen. Und er hat bestimmt, glauben und rechtschaffene Werke tun. Das wird nicht so laufen nach deiner Pfeife, sondern es wird so laufen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es bestimmt hat. Was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen und ihnen von seiner Huld noch mehr erweisen. Denn der Mensch bekommt nicht nur eine Belohnung für eine gute Tat, sondern bekommt zehnfache Belohnung für eine gute Tat, die er gemacht hat, mindestens. Was aber diejenigen angeht, die es verschmähen, die sich also zu gut sind und sich hochmütig verhalten, überheblich sind, die also beim Schirk bleiben und dabei sterben, so wird er sie mit schmerzhafter Strafe strafen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, dass man Schirk begeht. Es sei denn, man macht Tauba und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung. Und sie werden für sich außer Allah weder Schutzherren noch Helfer finden. Schutzherren vor der Strafe, die sie beschützen könnten, noch Helfer finden, sodass sie sich verteidigen könnten vor den Engeln, die sie in die Hölle werfen werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala ruft dann alle Menschen auf und sagt, o ihr Menschen, zu euch ist nunmehr ein Beweis von eurem Herrn gekommen. Der Beweis ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ruft jetzt alle Menschen auf, nicht nur die Juden, die Christen, um die es hauptsächlich geht. Weil es ist nicht entscheidend, ob man Jude ist oder Christ ist oder sonst was. Entscheidend ist, dass alle Menschen, sie müssen dieser Botschaft des Islam folgen. Eure Menschen, zu euch ist nunmehr ein Beweis von eurem Herrn gekommen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist der größte Beweis dafür, dass der Islam die Wahrheit ist. Weil auf ihn habt ihr die ganze Zeit gewartet. Und jetzt sagt er euch, was ihr zu glauben habt, also folgt ihm auch. Und wir haben zu euch ein deutliches Licht hinabgesandt, der Koran, Der Koran ist so deutlich und so klar. Der Glaube der Muslime ist so einfach und so klar und so deutlich. Ein Gott, ein Prophet, dem man folgen muss. Paradies, Hölle, Glaube an die Auferstehung, Glaube an die Bücher, an die Gesandten, an die Engel, an die Bücher, an die göttliche Vorherbestimmung. Ganz einfach und klar. Wenn wir gucken beim Christentum, bis heute ist nicht klar, was diese Dreifaltigkeit eigentlich sein soll. Was nun diejenigen angeht, Allah sagte, es wird nur am jüngsten Tag nur zwei Gruppen geben, es gibt keine dritte Gruppe. Was nun diejenigen angeht, die an Allah glauben und an ihm festhalten, das heißt, nachdem die Leute den Koran gehört haben und vom Islam erfahren haben, es gibt nur zwei Gruppen jetzt. Was nun diejenigen angeht, die an Allah glauben und an ihm festhalten, das heißt, an Allah festhalten oder am Licht festhalten, am Koran festhalten, den er vorher erwähnt hat, so wird er, Allah, sie in Barmherzigkeit vor ihm und Huld eingehen lassen, Allah wird uns vergeben und seine Huld eingelassen, wird uns noch mehr geben und sie zu sich auf einem geraden Weg leiten. Denn der Weg Allahs ist ein gerader Weg. Der Weg Allahs ist ein gerader Weg. In der letzten Aya geht es um etwas vollkommen anderes. In der letzten Aya geht es um Erbgesetze. So wie es zu Beginn der Surat An-Nisa um Erbgesetze ging. Und Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu sagte, dass die letzte Aya in Bezug auf Kalala herabgesandt worden ist. Was Kalala ist, werde ich gleich sagen. Wie sie überliefert uns bei Bukhari und bei Muslim. Gemeint ist, die letzte Aya in Bezug auf Erbgesetze ist diese Kalala Aya. Man nennt sie Kalala Aya. Gemeint ist, dass eine Person stirbt und keine Nachkommen hinterlässt. Ein Mann stirbt, hinterlässt keine Nachkommen, sondern nur Geschwister. Man hat auch keinen Vater, der unter Übereinkunft der Ulama erben würde und die Geschwister würden nichts erben. Das heißt, wenn man einen Vater hat, dann erben die Geschwister unter Übereinkunft nicht. Das heißt also, eine Person stirbt und sie hat nur Geschwister hinterlassen. Diese Aya nennt man Kalala Aya. Kalala ist dieser Zustand, dass man eben nur durch seitliche Verwandtschaft erbt. Oder man nennt sie auch Ayatul Saif, das heißt die Sommer-Aya. Saif ist der Sommer, weil diese Aya ist im Sommer herabgesandt worden, wie es in Sahih Muslim heißt. Allah sagte, sie fragen dich um Belehrung. Das heißt, yastaftunak, heißt, sie fragen von dir eine Fatwa, wortwörtlich. Qul illahu yuftikum, sag Allah gibt euch die Fatwa. Allah belehrt euch über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaft. Wenn ein Mann oder wenn jemand, der keine Kinder hat, aber eine Schwester, dann steht ihr die Hälfte dessen zu, was er hinterlässt. Noch als kleine Information, diese Aya wurde herabgesandt, weil Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu dachte, er würde sterben. Er war nämlich krank und er hatte nur Schwestern, wie es in Bukhari bei Muslimen überliefert worden ist. Wenn ein Mann umkommt, der keine Kinder hat, aber eine Schwester, dann steht ihr die Hälfte dessen zu, was er hinterlässt. Gemeint ist eine Vollschwester oder eine Schwester väterlicherseits. Denn eine Schwester mütterlicherseits bekommt ein Sechstel. Da heißt es weiter, und er beerbt sie, wenn sie keine Kinder hat. Denn wenn sie einen Jungen hat, dann ist er nämlich Asib. Dann würde der Bruder nichts bekommen. Und wenn es zwei Schwestern sind, stehen ihnen beiden zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Und Allah sagte weiter, und wenn es Geschwister sind, Männer und Frauen, dann kommt einem männlichen Geschlecht ebenso viel zu, wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Und subhanallah, das ist ja eine Aya, wie auch im Anfang des Nisa, wo manche Menschen, die sich nicht auskennen, sozusagen sagen, das ist ungerecht. Wie kann ein Mädchen nur halb so viel erben wie ein Junge? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala gleich danach, Allah gibt euch Klarheit, damit ihr nicht in die Irre geht. Und guckt mal die Leute an, alle Menschen, die das nicht akzeptieren, guckt einmal, wie weit sie abgeirrt sind. Was gibt es noch größere Abirrung, dass man den Koran leugnet, dass man kein Muslim ist. Dass manche Menschen, sie den Islam nicht annehmen wollen, weil sie der Meinung sind, das ist ungerecht. Guck mal, wie weit sie abgeirrt sind. Sie sind Kuffar. Sie sind gar keine Muslime. So weit sind sie abgeirrt. Und deswegen hüte man sich davor, Allahs Ayat zu leugnen, zu verwerfen, zurückzuweisen. Allah weiß über alles Bescheid. Allah weiß über alles Bescheid. Er weiß, wer daran glaubt, wer nicht daran glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, warum er wem wie viel Prozent Anteil gegeben hat beim Erben. Subhanahu wa ta'ala. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unseren Iman festigt. Und auch wenn wir eine bestimmte Ayah nicht verstehen, dass er uns das Verständnis dazu schenkt oder zumindest uns so viel Gottvertrauen schenkt, dass wir fest daran glauben und überzeugt davon sind, dass was Allah uns mitgeteilt hat, das Beste ist. Das Beste von allen Offenbarungen, die alle Menschen jemals bekommen haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allmächtige und der Allwissende und der Allweise subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا